An einem heiteren, sonnenhellen Juliustage hatte sich alles Volk zu Göteborg auf der Reede versammelt. Ein reicher Ostindienfahrer, glücklich heimgekehrt aus dem fernen Lande, lag im Klipperhafen vor Anker und ließ die langen Wimpel, die schwedischen Flaggen, lustig hinauswehen in die azurblaue Luft, während Hunderte von Fahrzeugen, Böten, Kähnen, vollgestopft mit jubelnden Seeleuten auf den spiegelblanken Wellen der Göta-Elf hin und her schwammen und die Kanonen von Mastucke Tork ihre weithallenden Grüße hinüberdonnerten in das weite Meer. Die Besatzung des Ostindienfahrers, wohl an die 150 Mann stark, landete in vielen Böten, die dazu ausgerüstet, und schickte sich an, ihren Hönsning zu halten. So ist nämlich das Fest geheißen, das bei derlei Gelegenheit von der Schiffsmannschaft gefeiert wird und das oft mehrere Tage dauert. Spielleute in wunderlicher bunter Tracht zogen vorauf mit Geigen, Pfeifen, Oboen und Trommeln, die sie wacker rührten, während andere allerlei lustige Lieder dazu absangen. Ihnen folgten die Matrosen zu Paar und Paar. Einige mit bunt bebänderten Jacken und Hüten schwangen flatternde Wimpel, andere tanzten und sprangen und alle jauchzten und jubelten, dass das helle Getöse weit in den Lüften erhallte. Nur ein einziger Seemann, ein schlanker, hübscher Mensch, kaum mochte er 20 Jahre alt sein, hatte sich fortgeschlichen aus dem Getümmel und draußen einsam hingesetzt auf die Bank, die neben der Tür des Schenkhauses stand. Ein paar Matrosen traten zu ihm, und einer von ihnen rief laut auflachend: »Elis Fröbom! Elis Fröbom, bist du mal wieder ein recht trauriger Narrwarden und vertrödelst die schöne Zeit mit dummen Gedanken. Hör, Elis, wenn du von unserem Hönsning wegbleibst, so bleib lieber auch ganz weg vom Schiff. Ein ordentlicher, tüchtiger Seemann wird doch so niemals aus dir werden. Mut hast du zwar genug und tapfer bist du auch in der Gefahr, aber saufen kannst du gar nicht und behältst lieber die Dukaten in der Tasche, als sie hier gastlich den Landratzen zuzuwerfen. Trink, Bursche, oder der Seeteufel Necken, der ganze Troll soll dir über den Hals kommen.« Elis Fröbom sprang hastig von der Bank auf, schaute den Matrosen an mit glühendem Blick, nahm den mit Branntwein bis an den Rand gefüllten Becher und leerte ihn mit einem Zuge. Dann sprach er: »Du siehst, Jöns, dass ich saufen kann wie einer von euch. Und ob ich ein tüchtiger Seemann bin, mag der Kapitän entscheiden. Aber nun halt dein Lästermaul und schiere dich fort. Mir ist eure wilde Tollheit zuwider. Was ich hier draußen treibe, geht dich nichts an.« Nun, erwiderte Jöns, »ich weiß es ja, du bist ein Neriker von Geburt, und die sind alle trübe und traurig und haben keine rechte Lust am wackern Seemannsleben. Wart nur, Elis, ich werde dir jemand herausschicken. Du sollst bald weggebracht werden von der verhexten Bank, an die dich der Necken genagelt hat.« Nicht lange dauerte es, so trat ein gar feines, schmuckes Mädchen aus der Tür des Gästgefahrgart und setzte sich hin neben dem trübsinnigen Elis, der sich wieder verstummt und in sich gekehrt auf die Bank niedergelassen hatte. Man sah es dem Putz und dem ganzen Wesen der Dirne wohl an, dass sie sich leider böser Lust geopfert. Aber noch hatte das wilde Leben nicht seine zerstörende Macht geübt an den wunderlieblichen, sanften Zügen ihres holden Antlitzes. Keine Spur von zurückstoßender Frechheit, nein, eine stille, sehnsüchtige Trauer lag in dem Blick der dunklen Augen. »Elis, wollt ihr denn gar keinen Teil nehmen an der Freude eurer Kameraden? Regt sich denn gar keine Lust in euch, da ihr, wieder heimgekommen und der bedrohlichen Gefahr der trügerischen Meereswellen entronnen, nun wieder auf vaterländischem Boden steht?« So sprach die Dirne mit leiser, sanfter Stimme, indem sie den Arm um den Jüngling schlang. Elis Fröbom, wie aus einem tiefen Traum erwachend, schaute dem Mädchen ins Auge. Er fasste ihre Hand. Er drückte sie an seine Brust. Man merkte wohl, dass der Dirne süß Gelispel recht in sein Inneres hineingeklungen. »Ach«, begann er endlich, wie sich besinnend, »ach, mit meiner Freude, mit meiner Lust ist es nun einmal gar nichts. Wenigstens kann ich durchaus nicht einstimmen in die Toberei meiner Kameraden. Geh nur hinein, mein gutes Kind, juble und jauchze mit den anderen, wenn du es vermagst, aber lass den trüben, traurigen Elis hier draußen allein. Er würde dir nur alle Lust verderben. Doch wart, du gefällst mir gar wohl und sollst an mich fein denken, wenn ich wieder auf dem Meere bin.« Damit nahm er zwei blanke Dukaten aus der Tasche, zog ein schönes ostindisches Tuch aus dem Busen und gab beides der Dirne. Der traten aber die hellen Tränen in die Augen. Sie stand auf, sie legte die Dukaten auf die Bank, Sie sprach, ach, behaltet doch nur eure Dukaten, die machen mich nur traurig. Aber das schöne Tuch, das will ich tragen zu teurem Angedenken. Und ihr werdet mich wohl übers Jahr nicht mehr finden, wenn ihr den Hüsling haltet hier in der Haga. Damit schlich die Dirne, nicht mehr zurückkehrend in das Schenkhaus, beide Hände vors Gesicht gedrückt, fort über die Straße. Aufs Neue versank Elis Fröbom in seine düstere Träumerei und rief endlich, als der Jubel in der Schenke recht laut und toll wurde, »Ach, leck ich doch nur begraben in dem tiefsten Meeresgrunde. Denn im Leben gibt's keinen Menschen mehr, mit dem ich mich freuen sollte.« Da sprach eine tiefe, raue Stimme dicht hinter ihm, »Ihr müsst gar großes Unglück erfahren haben, junger Mensch, dass ihr euch schon jetzt, da das Leben erst recht aufgehen sollte, den Tod wünschet.« Elis schaute sich um und gewahrte einen alten Bergmann, der mit übereinander geschlagenen Armen an die Plankenwand des Schenkhauses angelehnt stand und mit ernstem, durchdringenden Blick auf ihn herabschaute. So wie Elis den Alten länger ansah, wurde es ihm, als trete in tiefer Einsamkeit, in die er sich verloren geglaubt, eine bekannte Gestalt ihm freundlich tröstend entgegen. Er sammelte sich und erzählte, wie sein Vater ein tüchtiger Steuermann gewesen, aber in demselben Sturme umgekommen, aus dem er gerettet worden auf wunderbare Weise. Seine beiden Brüder wären als Soldaten geblieben in der Schlacht, und er allein habe seine arme verlassene Mutter erhalten mit dem reichen Solde, den er nach jeder Ostindienfahrt empfangen. Denn Seemann habe er doch nun einmal von Kindesbeinen an dazu bestimmt bleiben müssen, und da habe es ihm ein großes Glück gedüngt, in den Dienst der Ostindischen Kompanie treten zu können. Reicher als jemals sei diesmal der Gewinn ausgefallen, und jeder Matrose habe noch außer dem Sold ein gut Stück Geld erhalten, so dass er die Tasche voll Dukaten in heller Freude hingelaufen sei nach dem kleinen Häuschen, wo seine Mutter gewohnt. Aber fremde Gesichter hätten ihn aus dem Fenster angeguckt, und eine junge Frau, die ihm endlich die Tür geöffnet und der er sich zu erkennen gegeben, habe ihm mit kaltem, rauem Ton berichtet, dass seine Mutter schon vor 3 Monaten gestorben und dass er die paar Lumpen, die, nachdem die Begräbniskosten berichtigt, noch übrig geblieben, auf dem Rathause in Empfang nehmen könne. Der Tod seiner Mutter zerreiße ihm das Herz. Er fühle sich von aller Welt verlassen, einsam wie auf ein ödes Riff verschlagen, hilflos, elend. Sein ganzes Leben auf der See erscheine ihm wie ein irres, zweckloses Treiben. Ja, wenn er daran denke, dass seine Mutter vielleicht schlecht gepflegt von fremden Leuten so ohne Trost sterben müssen, so komme es ihm ruchlos und abscheulich vor, dass er überhaupt zur See gegangen und nicht lieber daheim geblieben, seine arme Mutter nährend und pflegend. »Ei«, sprach der alte Bergmann, »ei, du wirst bald wieder in See stechen, Elis, und dann wird dein Schmerz vorüber sein in weniger Zeit. Alte Leute sterben, das ist nun einmal nicht anders. Und deine Mutter hat ja, wie du selbst gestehst, nur ein armes, mühseliges Leben verlassen.« »Ach«, erwiderte Elis, »ach, dass niemand an meinen Schmerz glaubt. Ja, dass man mich wohl albern und töricht schilt. Das ist es ja eben, was mich hinausstößt aus der Welt. Auf die See mag ich nicht mehr. Das Leben ekelt mich an. Sonst ging mir wohl das Herz auf, wenn das Schiff die Segel wie stattliche Schwingen ausbreitend über das Meer dahinfuhr und die Wellen in gar lustiger Musik plätscherten und sausten und der Wind dazwischen pfiff durch das knetternde Tauwerk. Da jauchzte ich fröhlich mit den Kameraden auf dem Verdeck und dann hatte ich in stiller, dunkler Mitternacht die Wache. Da gedachte ich der Heimkehr und meiner guten alten Mutter, wie sie sich nun wieder freuen würde, wenn Elis zurückgekommen. Ach, wer bringt mir diese Freude wieder? Nein, niemals mehr auf die See. Was sollte ich unter den Kameraden, die mich nur aushöhnen würden? Und wo sollte ich die Lust hernehmen zur Arbeit, die mir nur ein mühseliges Treiben um nichts dünken würde?« »Ich höre euch«, sprach der Alte, als Elis schwieg, »ich höre euch mit Vergnügen reden, junger Mensch. So wie ich schon seit ein paar Stunden, ohne dass ihr mich gewartet, euer ganzes Betragen beobachtete und meine Freude daran hatte. Alles, was ihr tatet, was ihr spracht, beweist, dass ihr ein tiefes, in sich selbst gekehrtes, frommes, kindliches Gemüt habt. Und eine schönere Gabe konnte euch der hohe Himmel gar nicht verleihen. Aber zum Seemann habt ihr eure Lebetage gar nicht im Mindesten getaugt. Wie sollte ich euch stillen, wohl gar zum Trübsinn geneigten Neriker, dass ihr das seid, sehe ich an den Zügen eures Gesichts, an eurer ganzen Haltung. Wie sollte euch das wilde, unstete Leben auf der See zusagen? Ihr tut wohl daran, dass ihr dies Leben aufgibt wie immer. Aber die Hände werdet ihr doch nicht in den Schoß legen. Folgt meinem Rat, Elis Fröbom. Geht nach Falun, werdet ein Bergmann. Ihr seid jung, rüstig, gewiss bald ein tüchtiger Knappe, dann Hauer, Steiger und immer höher hinauf. Ihr habt tüchtige Dukaten in der Tasche, die legt ihr an, verdient dazu, kommt wohl gar zum Besitz eines Bergmannshämmerns, habt eure eigene Kuxe in der Grube. Folgt meinem Rat, Elis Fröbom. Werdet ein Bergmann. Elis Fröbom erschrak beinahe über die Worte des Alten. Wie, rief er, was ratet ihr mir? Von der schönen, freien Erde, aus dem heitern, sonnenhellen Himmel, der mich umgibt, labend, erquickend, soll ich hinaus, hinab in die schauerliche Höllentiefe und dem Maulwurf gleich wühlen und wühlen nach Erzen und Metallen, schnöden gewinnshalber? So ist, rief der alte Erzürnt, so ist nun das Volk. Es verachtet das, was es nicht zu erkennen vermag. Schnöder Gewinn! Als ob alle grausame Quälerei auf der Oberfläche der Erde, wie sie der Handel herbeiführt, sich edler gestalte als die Arbeit des Bergmanns, dessen Wissenschaft, dessen unverdrossenem Fleiß die Natur ihre geheimsten Schatzkammern erschließt. Du sprichst von schnödem Gewinn, Elis Fröbom, ei, es möchte hier wohl noch Höheres gelten. Wenn der blinde Maulwurf in blindem Instinkt die Erde durchwühlt, so möchte es wohl sein, dass in der tiefsten Teufel bei dem schwachen Schimmer des Grubenlichts des Menschenauge hellsehender wird. Ja, dass es endlich sich mehr und mehr erkräftigend in dem wunderbaren Gestein die Abspiegelung dessen zu erkennen vermag, was oben über den Wolken verborgen. Du weißt nichts von dem Bergbau, Elis Fröbom, lass dir davon erzählen. Mit diesen Worten setzte sich der Alte hin auf die Bank neben Elis und begann sehr ausführlich zu beschreiben, wie es bei dem Bergbau hergehe, und mühte sich mit den lebendigsten Farben dem Unwissenden alles recht deutlich vor Augen zu bringen. Er kam auf die Bergwerke von Falun, in denen er, wie er sagte, seit seiner frühen Jugend gearbeitet. Er beschrieb die große Tagesöffnung mit den schwarzbraunen Wänden, die dort anzutreffen. Er sprach von dem unermesslichen Reichtum der Erzgrube an dem schönsten Gestein. Immer lebendiger und lebendiger wurde seine Rede, immer glühender sein Blick. Er durchwanderte die Schachten wie die Gänge eines Zaubergartens. Das Gestein lebte auf, die Fossile regten sich, der wunderbare Pyrosmalit, der Almandin blitzten im Schein der Grubenlichter, die Bergkristalle leuchteten und flimmerten durcheinander. Elis horchte hoch auf. Des Alten seltsame Weise, von den unterirdischen Wundern zu reden, als stehe er gerade in ihrer Mitte, erfasste sein ganzes Ich. Er fühlte seine Brust beklemmt. Es war ihm, als sei er schon hinabgefahren mit dem Alten in die Tiefe, und ein mächtiger Zauber halte ihn unten fest, so dass er nie mehr das freundliche Licht des Tages schauen werde. Und doch war es ihm wieder, als habe ihm der Alte eine neue, unbekannte Welt erschlossen, in die er hineingehöre, und aller Zauber dieser Welt sei ihm schon zur frühesten Knabenzeit in seltsamen, geheimnisvollen Ahnungen aufgegangen. »Ich habe«, sprach endlich der Alte, »ich habe euch, Elis Fröbom, alle Herrlichkeit eines Standes dargetan, zu dem euch die Natur recht eigentlich bestimmte. Geht nur mit euch selbst zu Rate und tut dann, wie euer Sinn es euch eingibt.« Damit sprang der Alte hastig auf von der Bank und schritt von dann, ohne Elis weiter zu grüßen oder sich nach ihm umzusehen. Bald war er seinem Blick entschwunden. In dem Schenkhause war es indessen still geworden. Die Macht des starken Aels, Biers, des Branntweins hatte gesiegt. Manche vom Schiffsvolk waren fortgeschlichen mit ihren Dirnen, andere lagen in den Winkeln und schnarchten. Elis, der nicht mehr einkehren konnte in das gewohnte Obdach, erhielt auf sein Bitten ein kleines Kämmerlein zur Schlafstelle. Kaum hatte er sich müde und matt, wie er war, hingestreckt auf sein Lager, als der Traum über ihn seine Fittiche rührte. Es war ihm, als schwämme er in einem schönen Schiff mit vollen Segeln auf dem spiegelblanken Meer, und über ihm wölbe sich ein dunkler Wolkenhimmel. Doch wie er nun in die Wellen hinabschaute, erkannte er bald, dass das, was er für das Meer gehalten, eine feste, durchsichtige, funkelnde Masse war, in deren Schimmer das ganze Schiff auf wunderbare Weise zerfloß, so dass er auf dem Kristallboden stand und über sich ein Gewölbe von schwarz flimmerndem Gestein erblickte. Gestein war das nämlich, was er erst für den Wolkenhimmel gehalten. Von unbekannter Macht fortgetrieben, schritt er vorwärts. Aber in dem Augenblick regte sich alles um ihn her, und wie kräuselnde Wogen erhoben sich aus dem Boden wunderbare Blumen und Pflanzen von blinkendem Metall, die ihre Blüten und Blätter aus der tiefsten Tiefe emporrankten und auf anmutige Weise ineinander verschlangen. Der Boden war so klar, dass Elis die Wurzeln der Pflanzen deutlich erkennen konnte. Aber bald immer tiefer mit dem Blick eindringend, erblickte er ganz unten unzählige holde, jungfräuliche Gestalten, die sich mit weißen, glänzenden Armen umschlungen hielten, und aus ihren Herzen sproßten jene Wurzeln, jene Blumen und Pflanzen empor, und wenn die Jungfrauen lächelten, ging ein süßer Wohllaut durch das zweite Gewölbe, und höher und freudiger schossen die wunderbaren Metallblüten empor. Ein unbeschreibliches Gefühl von Schmerz und Wollust ergriff den Jüngling, eine Welt von Liebe, Sehnsucht, brünstigem Verlangen ging auf in seinem Innern. »Hinab, hinab zu euch«, rief er und warf sich mit ausgebreiteten Armen auf den kristallenen Boden nieder. Aber der wich unter ihm, und er schwebte wie in schimmerndem Äther. »Nun, Elis Fröbom, wie gefällt es dir in dieser Herrlichkeit?« so rief eine starke Stimme. Elis gewahrte neben sich den alten Bergmann, aber so wie er ihn mehr und mehr anschaute, wurde er zur Riesengestalt, aus glühendem Erz gegossen. Elis wollte sich entsetzen, aber in dem Augenblick leuchtete es auf, aus der Tiefe wie ein jäher Blitz, und das ernste Antlitz einer mächtigen Frau wurde sichtbar. Elis fühlte, wie das Entzücken in seiner Brust immer steigend und steigend zur zermalmenden Angst wurde. Der Alte hatte ihn umfasst und rief, »Nimm dich in Acht, Elis Fröbom, das ist die Königin. Noch magst du heraufschauen.« Unwillkürlich drehte er das Haupt und wurde gewahr, wie die Sterne des nächtlichen Himmels durch eine Spalte des Gewölbes leuchteten. Eine sanfte Stimme rief wie in trostlosem Weh seinen Namen. Es war die Stimme seiner Mutter. Er glaubte, ihre Gestalt zu schauen, oben an der Spalte, aber es war ein holdes, junges Weib, die ihre Hand tief hinabstreckte in das Gewölbe und seinen Namen rief. »Trage mich empor«, rief er dem Alten zu, »ich gehöre doch der Oberwelt an und ihrem freundlichen Himmel.« »Nimm dich in Acht«, sprach der Alte dumpf, »nimm dich in Acht, Fröbom, sei treu der Königin, der du dich ergeben.« So wie nun aber der Jüngling wieder hinabschaute in das starre Antlitz der mächtigen Frau, fühlte er, dass sein Ich zerfloß in dem glänzenden Gestein. Er kreischte auf in namenloser Angst und erwachte aus dem wunderbaren Traum, dessen Wonne und Entsetzen tief in seinem Innern widerklang. »Es konnte«, sprach Elis, als er sich mit Mühe gesammelt zu sich selbst, »es konnte wohl nicht anders sein. Es musste mir solch wunderliches Zeug träumen. Hat mir doch der alte Bergmann so viel erzählt von der Herrlichkeit der unterirdischen Welt, dass mein ganzer Kopf davon erfüllt ist. Noch in meinem ganzen Leben war mir nicht so zumute als eben jetzt. Vielleicht träume ich noch fort. Nein, nein, ich bin wohl nur krank. Hinaus ins Freie, der frische Hauch der Seeluft wird mich heilen.« Er raffte sich auf und rannte nach dem Klippehafen, wo der Jubel des Hönsnings auf neue sich erhob. Aber bald gewahrte er, wie alle Lust an ihm vorüberging, wie er keinen Gedanken in der Seele festhalten konnte, wie Ahnungen, Wünsche, die er nicht zu nennen vermochte, sein Inneres durchkreuzten. Er dachte mit tiefer Wehmut an seine verstorbene Mutter. Dann war es ihm aber wieder, als sehne er sich nur noch einmal jener Dirne zu begegnen, die ihn gestern so freundlich angesprochen. Und dann fürchtete er wieder, träte auch die Dirne aus dieser oder jener Gasse ihm entgegen, so wird es am Ende der alte Bergmann sein, vor dem er sich, selbst konnte er nicht sagen, warum, entsetzen müsse. Und doch hätte er wieder auch von dem Alten sich gern mehr erzählen lassen von den Wundern des Bergbaus. Von all diesen treibenden Gedanken hin und her geworfen, schaute er hinein in das Wasser. Da wollte es ihm bedünken, als wenn die silbernen Wellen erstarrten zum funkelnden Glimmer, in dem nun die schönen großen Schiffe zerfließen, als wenn die dunklen Wolken, die eben heraufzogen an dem heitern Himmel, sich hinabsenken würden und verdichten zum steinernen Gewölbe. Er stand wieder in seinem Traum, er schaute wieder das ernste Antlitz der mächtigen Frau, und die verstörende Angst des sehnsüchtigen Verlangens erfasste ihn aufs Neue. Die Kameraden rüttelten ihn aus der Träumerei. Er musste ihrem Zuge folgen. Aber nun war es, als flüstere eine unbekannte Stimme ihm unaufhörlich ins Ohr, »Was willst du noch hier? Fort, fort in den Bergwerken zu Falun ist deine Heimat. Da geht alle Herrlichkeit dir auf, von der du geträumt. Fort, fort nach Falun!« 3 Tage trieb sich Elis Fröbom in den Straßen von Göteborg umher, unaufhörlich verfolgt von den wunderlichen Gebilden seines Traums, unaufhörlich gemahnt von der unbekannten Stimme. Am 4. Tage stand Elis an dem Tore, durch welches der Weg nach Gefle führt. Da schritt eben ein großer Mann vor ihm hindurch. Elis glaubte, den alten Bergmann erkannt zu haben und eilte unwiderstehlich fortgetrieben ihm nach, ohne ihn zu erreichen. Rastlos ging es nun fort und weiter fort. Elis wusste deutlich, dass er sich auf dem Wege nach Falun befinde, und eben dies beruhigte ihn auf besondere Weise. Denn gewiss war es ihm, dass die Stimme des Verhängnisses durch den alten Bergmann zu ihm gesprochen, der ihn nun auch seiner Bestimmung entgegenführe. In der Tat sah er auch manchmal, vorzüglich, wenn der Weg ihm ungewiss werden wollte, den Alten, wie er aus einer Schlucht, aus dickem Gestrüpp, aus dunklem Gestein plötzlich hervortrat und vor ihm, ohne sich umzuschauen, daherschritt, dann aber schnell wieder verschwand. Endlich, nach manchem mühselig durchwanderten Tage, erblickte Elis in der Ferne zwei große Seen, zwischen denen ein dicker Dampf aufstieg. So wie er mehr und mehr die Anhöhe westlich erklimmte, unterschied er in dem Rauch ein paar Türme und schwarze Dächer. Der Alte stand vor ihm riesengroß und zeigte mit ausgestrecktem Arm hin nach dem Dampf und verschwand wieder im Gestein. »Das ist Falun«, rief Elis. »Das ist Falun, das Ziel meiner Reise.« Er hatte recht, denn Leute, die ihm hinterher wanderten, bestätigten es, dass dort zwischen den Seen Run und Darpan die Stadt Falun liege. Und dass er soeben den Gufrisberg hinansteige, wo die große Pinge oder Tagesöffnung der Erzgrube befindlich. Elis Fröbom schritt guten Mutes vorwärts. Als er aber vor dem ungeheuren Höllenschlunde stand, da gefror ihm das Blut in den Adern, und er erstarrte bei dem Anblick der fürchterlichen Zerstörung. Bekanntlich ist die große Tagesöffnung der Erzgrube zu Falun an 1200 Fuß lang, 600 Fuß breit und 180 Fuß tief. Die schwarzbraunen Seitenwände gehen anfangs größtenteils senkrecht nieder. Dann verflächen sie sich aber gegen die mittlere Tiefe durch ungeheuren Schutt und Trümmerhalden. In diesen und an den Seitenwänden blickt hin und wieder die Zimmerung alter Schächte hervor, die aus starken, dicht aneinander gelegten und an den Enden ineinander gefugten Stämmen nach Art des gewöhnlichen Blockhäuserbaus aufgeführt sind. Kein Baum, kein Grashalm sprost in dem kahlen, zerbröckelten Steingeklüft, und in wunderlichen Gebilden, manchmal riesenhaften, versteinerten Tieren, manchmal menschlichen Kolossen ähnlich, ragen die zackigen Felsmassen ringsumher empor. Im Abgrunde liegen in wilder Zerstörung durcheinander Steine, Schlacken, ausgebranntes Erz. Und ein ewiger, betäubender Schwefeldunst steigt aus der Tiefe, als würde unten der Höllensud gekocht, dessen Dämpfe alle grüne Lust der Natur vergiften. Man sollte glauben, hier sei Dante herabgestiegen und habe den Inferno geschaut mit all seiner trostlosen Qual, mit all seinem Entsetzen. Als nun Elis Fröbom hinabschaute in den ungeheuren Schlund, kam ihm in den Sinn, was ihm vor langer Zeit der alte Steuermann seines Schiffs erzählt. Dem war es, als er einmal im Fieber gelegen, plötzlich gewesen, als seien die Wellen des Meeres verströmt, und unter ihm habe sich der unermessliche Abgrund geöffnet, so dass er die scheußlichen Untiere der Tiefe erblickte, die sich zwischen Tausenden von seltsamen Muscheln, Korallen, Stauden, zwischen wunderlichem Gestein in hässlichen Verschlingungen hin und her wälzten, bis sie mit aufgesperrtem Rachen zum Tode erstarrt liegen geblieben. Ein solches Gesicht, meinte der alte Seemann, bedeutet den baldigen Tod in den Wellen. Und wirklich stürzte er auch bald darauf unversehens von dem Verdeck in das Meer und war rettungslos verschwunden. Daran dachte Elis, denn wohl bedünkte ihm der Abgrund wie der Boden der von den Wellen verlassenen See. Und das schwarze Gestein, die blaulichen, roten Schlacken des Erzes, schienen ihm abscheuliche Untiere, die ihre hässlichen Polypenarme nach ihm ausstreckten. Es geschah, dass eben einige Bergleute aus der Teufe emporstiegen, die in ihrer dunklen Grubentacht mit ihren schwarz verbrannten Gesichtern wohl anzusehen waren wie hässliche Unholde, die aus der Erde mühsam hervorgekrochen, sich den Weg bahnen wollten bis an die Oberfläche. Elis fühlte sich von tiefen Schauern durchbebt. Und was dem Seemann noch niemals geschehen, ihn ergriff der Schwindel. Es war ihm, als zögen unsichtbare Hände ihn hinab in den Schlund. Mit geschlossenen Augen rannte er einige Schritte fort. Und erst als er weit von der Pinge von Gufrisberg wieder hinabstieg und er hinaufblickte zum heitern sonnenhellen Himmel, war ihm alle Angst jenes schauerlichen Anblicks entnommen. Er atmete wieder frei und tief aus tiefer Seele. O Herr meines Lebens, was sind alle Schauer des Meeres gegen das Entsetzen, was dort in dem öden Steingeklüft wohnt? Mag der Sturm toben, mögen die schwarzen Wolken hinabtauchen in die brausenden Wellen, bald siegt doch wieder die schöne, herrliche Sonne, und vor ihrem freundlichen Antlitz verstummt das wilde Getöse, aber nie dringt ihr Blick in jene schwarze Höhlen, und kein frischer Frühlingshauch erquickt dort unten jemals die Brust. Nein, zu euch mag ich mich nicht gesellen, ihr schwarzen Erdwürmer, niemals würd ich mich eingewöhnen können in euer trübes Leben. Elis gedachte, in Falun zu übernachten und dann mit dem frühesten Morgen seinen Rückweg anzutreten nach Göteborg. Als er auf dem Marktplatz, der Helsingtorget geheißen, kam, fand er eine Menge Volks versammelt. Ein langer Zug von Bergleuten in vollem Staat, mit Grubenlichtern in den Händen, Spielleute vorauf, hielt eben vor einem stattlichen Hause. Ein großer, schlanker Mann von mittleren Jahren trat heraus und schaute mit mildem Lächeln umher. An dem freien Anstande, an der offenen Stirn, an den dunkelblau leuchtenden Augen, musste man den echten Dalkarl erkennen. Die Bergleute schlossen einen Kreis um ihn, jedem schüttelte er treuherzig die Hand, mit jedem sprach er freundliche Worte. Elis Fröbom erfuhr auf Befragen, dass der Mann Persson Dalsjö sei, Maßmeister, alter Mann und Besitzer einer schönen Bergsfrälse bei Stora Kopparberg. Bergsfrälse sind in Schweden Ländereien geheißen, die für die Kupfer- und Silberbergwerke verliehen werden. Die Besitzer solcher Frälsen haben Kuxe in den Gruben, für deren Betrieb sie zu sorgen gehalten sind. Man erzählte dem Elis weiter, dass eben heute der Bergsting-Gerichtstag geendigt und dass dann die Bergleute herumzögen bei dem Bergmeister, dem Hüttenmeister und den Altermännern, überall aber gastlich bewirtet würden. Betrachtete Elis die schönen und stattlichen Leute mit den freien, freundlichen Gesichtern, so konnte er nicht mehr an jene Erdwürmer in der großen Pinge denken. Die helle Fröhlichkeit, die als Persson Dalsjö hinaustrat, wie aufs Neue angefacht durch den ganzen Kreis aufloderte, war wohl ganz anderer Art als der wilde, tobende Jubel der Seeleute beim Hönsning. Dem stillen, ernsten Elis ging die Art, wie sich diese Bergmänner freuten, recht tief ins Herz. Es wurde ihm unbeschreiblich wohl zumute. Aber der Tränen konnte er sich vor Rührung kaum enthalten, als einige der jüngeren Knappen ein altes Lied anstimmten, das in gar einfacher, in Seele und Gemüt dringender Melodie den Segen des Bergbaus pries. Als das Lied geendet, öffnete Persson Dalsjö die Türe seines Hauses und alle Bergleute traten nacheinander hinein. Elis folgte unwillkürlich und blieb an der Schwelle stehen, so dass er den ganzen geräumigen Flur übersehen konnte, in dem die Bergleute auf Bänken Platz nahmen. Ein tüchtiges Mahl stand auf einem Tisch bereit. Nun ging die hintere Türe dem Elis gegenüber auf, und eine holde, festlich geschmückte Jungfrau trat hinein. Hoch und schlank gewachsen, die dunklen Haare in vielen Zöpfen über den Scheitel aufgeflochten, das nette, schmucke Mieder mit reichen Spangen zusammengenestelt, ging sie daher in der höchsten Anmut der blühendsten Jugend. Alle Bergleute standen auf. Und ein leises, freudiges Gemurmel lief durch die Reihen. »Ulla Dalsjö! Ulla Dalsjö! Wie hat Gott gesegnet unseren wackern alter Mann mit dem schönen, frommen Himmelskinde!« Selbst den ältesten Bergleuten funkelten die Augen, als Ulla ihnen, so wie allen übrigen, die Hand bot zum freundlichen Gruß. Dann brachte sie schöne silberne Krüge, schenkte treffliches Ähl, wie es denn nun in Falun bereitet wird, ein, und reichte es da den frohen Gästen, in dem aller Himmelsglanz der unschuldvollsten Unbefangenheit ihr holdes Antlitz überstrahlte.